Leute, die gesagt haben, sie kritisieren das einfach nur, ohne da hin zu mobilisieren, die Worte sind einfach untergegangen. Die sind sogar untergegangen in der radikalen Linken. Also es gab ja irgendwie eine Broschüre, doch eher von antideutscher Seite, die hat einfach niemand gelesen, über die wurde auch nicht diskutiert. Und deswegen glaube ich, war es schon ein richtiger Schritt, dahin zu mobilisieren, um überhaupt eine kritische Debatte möglich zu machen. Und ein Punkt, glaube ich, den hast du falsch verstanden, Lutz, mit der Politik und Kritik. Wir sind der Meinung, man sollte zwar nur Kritik machen, aber, und wir sehen uns als auch ums ganze Bündnis Leute, als ein Bündnis, was nur Kritik leisten möchte, aber wir sagen nicht, dass Leute automatisch reaktionär sind, wenn sie Politik machen. Und wir sehen deshalb auch nicht, dass wir deswegen nicht mehr mit ihnen reden dürfen, weil sie Politik machen, sondern das sind zwei verschiedene Dinge. Und Leuten vorzuwerfen, weil sie die keine Kapitalismuskritik haben einfach, es ist einfach keine Kapitalismuskritik, was dort manche Leute vorbringen, denen vorzuwerfen, dass sie keine adäquate Kapitalismuskritik haben, ist ja auch irgendwie langweilig tatsächlich, weil es einfach an der Sache vorbeigeht, weil wenn die Leute nicht reaktionär sind, dann kann ich durchaus mit ihnen meine Kritik herbringen. Und einen Punkt muss ich doch noch sagen, ich muss jetzt mal doch jemanden zitieren, der nicht aus Frankfurt kommt, und zwar Marx. Und zwar nochmal die Frage, du hast mir immer noch nicht beantwortet, was tun. Und ich würde da doch mit Marx sagen, die Waffe der Kritik ersetzt die Kritik der Waffen nicht. Ja, also wir kommen jetzt erstmal zu den zahlreichen Wortmeldungen. Der Arm mit dem rosa Armband darf jetzt runterkommen, der ist zwar nicht der erste, aber ich habe ihn gesehen. Es geht bei der roten Mütze unter dem König Pilsener Schirm los. Jetzt ist er weg, ja. Ja. Also ich muss vorweg sagen, dass ich jetzt die... Ich muss vorweg sagen, dass ich die, also bis auf den Alex kenne ich die vertretenen Gruppen nicht. Ich kann jetzt nur von dem ausgehen, was ihr da gesagt habt. Ich leiste mir da seit Jahren eine ganz, meines Erachtens, gesunde Ignoranz in meinem Elfenbeinturm. Ich glaube auch nicht, dass ich eure Papiere gelesen haben muss, denn ihr sagt ja eigentlich doch immer nur das Gleiche, was die Linke ja sagt, seit sie existiert und vor allem seit es die sogenannte Neue Linke gibt. Sie sagt ja zweierlei, nämlich, also unter anderem zweierlei, sind nur zwei Punkte, die ich hervorheben möchte. Zum einen, ja, wenn da Menschen unterwegs sind und man sieht, dass die irgendwie so ein Unbehagen haben, dann muss man sich da einmischen und man muss versuchen, was daraus zu machen, weil man weiß ja noch nicht, wo das hingeht. Also letzteres würde ich ja unterschreiben, auch gegen einige Schnellschüsse von Seiten der Antideutschen, die sagen, das ist immer schon von vornherein a priori ausgeschlossen, dass da was Emanzipatorisches draus werden kann. Ob das klappt oder ob es nicht klappt, weiß man, wie er auch gesagt hat, immer erst, wenn es soweit ist. Da würde ich ja zustimmen, aber da man ja immer so gerne aus der Geschichte lernt, wäre ja einfach meine eine Frage, wieso man nicht einfach aus den letzten 40, 50 Jahren Bewegungspolitik lernt und einfach zur Kenntnis nimmt, dass diese Politik, die ihr jetzt hier zum x-ten Mal wieder auftragt, dass die nie funktioniert hat, dass sie nur so lange und nur so weit funktioniert hat, wie die Linke bereit war, wenn man sie denn links nennen möchte, kann man ja hin und her bürsten, wie man will, die immer nur so lange und so weit funktioniert hat, wie die Linke bereit war, die schlimmsten Erscheinungsformen innerhalb dieser Bewegungen mitzutragen. Und dann in dem Zusammenhang wäre dann halt meine nächste Frage, ja, wie weit geht man denn da? Ich denke ja auch, oder ich kann mir gut vorstellen, dass man da unter Umständen was reißen kann und Leute erreichen kann und so weiter und so fort, wie das hier ellenbreit vorgetragen wurde. Aber für mich wäre halt einfach die Frage, gibt es da irgendwie so eine Art, ja, so eine Art letzte Linie, die man nicht überschreitet? Und wenn ja, wo zieht ihr die und wieso zieht ihr die da? Und daran anschließe ich halt meine letzte Frage, also einer der weiteren großen Fehler von all diesen Bewegungstheoretikern, also bei denen ich mich halt auskenne und deswegen brauche ich eure Websites, glaube ich, nicht zu lesen, weil bei denen ist ohnehin schon alles gesagt, nämlich all das Schlechte ist da schon gesagt. Einer der großen Fehler dieser Bewegungstheoretiker und all dieser anderen Linken, die sich zu Bewegungen äußern, kann man ja in dem Satz zusammenfassen, dem Kollegen aus Frankfurt rausgerutscht ist, den er wahrscheinlich nicht mal meint. Aber er hat ja gesagt, es ist in Deutschland grundsätzlich positiv, wenn man Leute zu Regelverletzungen animieren kann. Du weißt ja, worauf der Satz wahrscheinlich hinausläuft, ne? Nämlich gilt der Satz tatsächlich so kategorisch, wie du ihn da formulierst? Nein, wahrscheinlich würdest du es auch nicht sagen, denn da fällt eben noch eine ganze andere Menge drunter unter Regelverletzungen. Ne? Das war immer eins der großen Irrtümer der radikalen Linken hier in Deutschland. Man müsse den deutschen Legalismus und den deutschen die deutsche Autoritätshörigkeit aufbrechen. Das ist uralt. Das hat revolutionären Zellen haben es versucht mit ihren blöden Fahrkartenaktionen, wo die gefälschte Fahrkarten verkauft haben, um zu zeigen, ja, man kann sehen, tausende von Menschen haben hier illegale Akte ausgeführt, indem sie unsere Fahrkarten benutzt haben. Und da kann man doch mal sehen, da ist uns ein erster Schritt gelungen, mit dem Legalismus der deutschen Bevölkerung zu brechen. Die deutsche Bevölkerung hat doch überhaupt gar kein Problem damit, Gesetze zu brechen. Also diese Autoritätshörigkeit ist doch einer der ganz großen Mythen der radikalen Linken, dass sie meinte, sie würde sich dadurch von dem Rest der Bevölkerung unterscheiden, dass sie aufmüpfig ist und dass sie bereit ist, gegen Bullen vorzugehen und so weiter und so fort. Also das war doch eins der großen Trauma. Ich komme gleich zum Schluss, keine Sorge. Das war eins der großen Traumata der deutschen Linken 1993, dass der Neonazi eben nicht der angepasste Spießer ist, sondern dass der sich ganz effektiv mit der Polizei fetzen kann und das obendrein noch wesentlich besser als die Linken und vor allem wesentlich effektiver und dass der autoritäre Charakter, wie man die dann eben nennt, eben nicht einfach nur der gehorsame Befehlsempfänger ist, der auf seine Ermächtigung wartet, sondern eben auch ein sehr ernstzunehmender Systemfeind. Also wenn man darauf abhebt, ja, dann begibt man sich in sehr gute Gesellschaft. Ja, also ich würde da direkt drauf antworten und ich würde dir recht geben, dass Militanz alleine noch kein adäquates Zeichen für eine emanzipatorische Bewegung ist und dass der Riot auch nur so gut ist wie die Inhalte und die Organisierung dahinter. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Riots, wie Monty Schädel das gemacht hat, der Demo-Anmelder, da sagen kann, naja, dass Rostock 93 jetzt 2007 Rostock, das ist doch das Gleiche. Ich glaube doch, dass das ein Riesenunterschied war. Das erkennt man allein schon dort, dass dort emigrantische Jugendliche zum Beispiel nicht diejenigen waren, die angezündet worden sind. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ja, also zu diesem, es kommt ja immer wieder auf, zu diesem Palästina-Block, diesen unsäglichen Palästina-Block. Und es ist völlig richtig, den zu kritisieren. Es ist eine totale Schwachsinnsposition, wo man auch sagen muss, wo kommt die denn her? Also sie ist ja teilweise ein Exportschlager aus Deutschland bzw. Europa gewesen, die in der europäischen Linken doch recht verbreitet sind und auch in diesem Blog, da waren vor allen Dingen auch israelische Linke von Anarchist Against the Wall und es ist einfach doch viel komplizierter, aber ich denke, dass es sich manchmal tatsächlich lohnt, mit diesen, nicht mit denen unbedingt, aber mit anderen Leuten, die durchaus noch erreichbar sind für diese Leute, mit denen ins Gespräch zu kommen. Wenn wir zu Hause bleiben, dann ist es tatsächlich so, dort sind nicht die Leute, die wir erreichen können. Es ist halt einfach so, es ist eine Schwäche der Linken, zu sowas hinzumobilisieren. Das kann man ja auch so zugeben. Aber eine wirkliche Alternative fällt mir auch nicht ein. Und Bewegungstheorie haben wir eigentlich nicht, weil wir ja gerade auf diese Politik verzichten, sondern Kritik machen, aber sagen, dass Politik machen jetzt nicht unbedingt reaktionär ist. Wie weit man beispielsweise geht, also was für Gruppen man mitträgt, was für Inhalte. Kannst du vielleicht ihn ausreden lassen oder ja, ihn das Mikrofon benutzen lassen? Ich wollte jetzt einfach mal sagen, zum Beispiel, ich werde jetzt einfach mal sagen, als Antifa-F, das Ganze gibt es ja noch nicht so lange, aber wir haben zum Beispiel damals beim Libanon-Krieg, den letzten, haben wir nochmal einen offenen Brief geschrieben, wo wir die Friedensdemonstration kritisiert haben, gesagt haben, dass es so nicht geht und haben uns auch nicht an diesen beteiligt. Also da würde ich sagen, da ist zum Beispiel mal ein konkretes Beispiel, wo für uns wo die Grenze ist und ja. Gut, dann die nächste Frage war da hinten das weiße T-Shirt mit dem rosanen Armband. Ja, da, kommt er, da vorne. Ja, danke, mein T-Shirt ist übrigens gelb. Entschuldigung. Also, ich wende mich vor allen Dingen an den Alex. ich würde erstmal so vorwerfen, dass du diesen Anti-Amerikanismus in der Antiglobalisierungsbewegung sehr verallgemeinerst. Es ist nicht abzustreiten, dass der sehr stark ist, aber du wirfst ihn jetzt so vor, als ob das so eine heterogene Bewegung wäre. Und als ob homogene Bewegung und als ob da jetzt jeder Jugendliche, der zum ersten Mal irgendwie hinfährt, da werden sicherlich einige tausend bei gewesen sein, als ob die alle direkt jetzt so diesen Anti-Amerikanismus übernehmen würden. Zum Zweiten, deine Hauptkritik an dem ums ganze Bündnis scheint ja zu sein, dass sie da gewesen sind. So, du attestierst ihnen, dass die grundsätzlich eine richtige Kritik haben, aber dann das dadurch zunichte machen, dass sie da sind. Und das waren ja überhaupt so die Hauptkritikpunkte, beispielsweise in der Phase 2 auch. Ich glaube jetzt einfach auch von dir, dass du den Kapitalismus für ein zu überwindendes System, dass du auch möchtest, dass der Kapitalismus überwunden werden soll. Wie glaubst du denn, soll es erreicht werden? Klar ist die Antiglobalisierungsbewegung scheiße, aber ich glaube schon, dass in der Linken die Leute sind, die man am ehesten dazu da erreichen kann, zu einer vernünftigen und radikalen Kapitalismuskritik. Und dass es da schon ein richtiger Weg ist bei solchen Anti-G8-Camps, wo dann ein paar tausend Leute sind, die schon irgendwie so den Kapitalismus für was Schlechtes halten, aber nicht irgendwie das genauso artikulieren können. Dass man da dann so aufklärende Vorträge hält, etc., etc. Ob man dann hinter einem Palästina-Soli-Block hinterherläuft, das finde ich jetzt auch scheiße. Ich finde auch, dass man den hätte irgendwie wegklatschen sollen. Ja, Alex, sind es gerade die Linken, die uns retten werden? Ja, ich fange einfach mal mit den Fragen zum Schluss an. Also das mit dem Wegkloppen, das war schon mal ein richtig guter Vorschlag, also so richtig ein konstruktiver Vorschlag, den ich begrüßen würde, und davon gibt es nicht viele. Ist aber nicht passiert. Stellt sich die Frage, warum ist es nicht passiert? Du hast am Anfang gefragt, ob ich den Anti-Amerikanismus für homogen halte, den es da gegeben hat. Nee, tue ich nicht, aber ein heterogener Anti-Amerikanismus ist mir auch nicht lieber. Insofern würde ich schon behaupten, dass die Masse davon doch durchaus getrieben worden ist, und wie gesagt, hätten die USA da nicht dran teilgenommen, würde ich sagen, hätte es kein Schwein interessiert, aber das wäre natürlich nicht diese Massenbewegung geworden, die es dann letztlich gewesen ist. Insofern, die verschiedenen Schattierungen, da ist für mich kein politischer Mehrwert draus zu ziehen, also es ist mir auch egal, ob das homogen oder heterogen ist, und ich sehe da auch keine Sollbruchstellen, wo man eingreifen kann und sagen kann, ja, so nicht, aber irgendwie anders doch. Und wie gesagt, es ist in der Tat so, dass ich große Teile dieses Grundlagenpapiers von uns Ganze wirklich nicht schlecht fand und denke, das ist auf jeden Fall wenigstens ein Ansatz, über den man sprechen kann. Sage aber, durch die Teilnahme daran ist da massiv was zurückgenommen worden. Und wenn ich mir die Frage stelle, warum eigentlich, komme ich immer wieder zu dem Punkt zurück, man will doch Teil einer Bewegung sein. Und damit ist das schon ein beträchtliches Problem. Und damit zu der Frage von Philipp, dieses Was tun, habe ich durchaus beantwortet, bin ich der Meinung. Also, und zwar nicht in der leichten Fledderei mit Marx-Zitaten, sondern so, indem man einfach, also man kann diese Kritik und Polemik, nein, man kann nicht, man muss sie von außen betreiben, und man muss deswegen die No Globals nicht als Teil der Lösung begreifen, sondern als Teil des Problems. Und das habt ihr nicht getan. Ihr seid hingefahren und habt sie als Teil der Lösung begriffen. Und der Vorschlag von mir wäre ganz klar gewesen, und dann bin ich dann vielleicht auch konstruktiv in diesem Vorschlag, die Energien, die ihr aufgewendet habt für eure Aktivitäten, hättet ihr besser da reingesteckt, den ganzen Laden von außen anzugreifen und nicht von innen irgendwelche Diskussionen zu führen, die dann auch einen Wert an sich sind, und immer wieder über das Politikmachen da zu sprechen, das kann ich überhaupt nicht hören. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt, als der Libanon-Krieg stattgefunden, habt ihr euch hingestellt, einen offenen Brief geschrieben, Kritik geübt. Das habt ihr ja auch nicht von innen gemacht. Da stellt sich die Frage, wenn ihr das da nicht von innen getan habt, warum habt ihr es dann in Heiligen Damm von innen getan? Wo ist der Unterschied? Und warum macht ihr im einen Fall das Richtige, indem ihr hingeht und sagt, das sind faschistische Arschlöcher, die greifen wir von außen an? Und warum macht ihr das im anderen Fall nicht? Also wo ist der Mehrwert in Heiligen Damm gewesen, wo er sagt, das unterscheidet sie grundsätzlich von denen, die ihr da im Libanon-Krieg letztes Jahr von außen attackiert habt? Und zu der Frage, wie man den Kapitalismus überwindet, das weiß ich nicht. Das wusste Marx auch nicht. Warum soll ich mich jetzt hier hinstellen und was tun, was noch nicht mal der gewusst hat und aus guten Gründen nicht gewusst hat? Kritik und Polemik zu äußern. Und Kritik und Polemik ist was, glaube ich, ziemlich viele, die hier sitzen, irgendwann mal angemacht hat. Also einfach viele, oder zumindest einige, kommen vielleicht auch noch aus der Linken und haben irgendwann mal diese Kritik und diese Polemik von Dritten gelesen. Ob das jetzt die Bahamas ist, die Phase 2, die Jungle World oder wie auch immer in den verschiedenen Abstufungen. Irgendwo sind sicherlich viele hier, die mal so eine Kritik abbekommen haben, sich irgendwann gedacht haben, ist vielleicht gar nicht so falsch. Also warum muss ich immer so konstruktiv sein und mit den Leuten reden wollen, die Leute da abholen wollen, wo sie stehen? Warum kann ich die nicht einfach attackieren? Und wenn ich Glück habe, und das Glück ist einem normalerweise nicht beschieden in diesem Land, das ist schon richtig, dann stelle ich mich da außen hin und mache den ganzen Laden richtig zur Schnecke mit Demonstrationen von außen und begreife sie eben als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung. Und dann wollen wir mal sehen, wie viele übrig bleiben. Wenn du sagst, da ist eine Broschüre geschrieben worden von den Antideutschen, die bloß keiner gelesen hat, ja, das ist doch noch ein Grund mehr, draußen zu bleiben. Also, dass sie nicht gelesen worden ist, ist doch ein Dilemma, das ist doch ein Problem. Und da kann ich doch nicht sagen, naja, wenn sie keiner liest, dann gehen wir halt hin und nur noch so tun, als ob das die Sache sozusagen befördern würde. Ihr habt euch zum Teil des Problems gemacht. Und das ist genau die Rücknahme der Kritik, die ihr in eurem Grundlagenpapier geäußert habt. Und das ist allerdings ein Problem. Ja, also ich meine, worum geht es hier eigentlich? Es wird hier uns vorgeworfen, wir würden irgendwie die falsche Marketingstrategie fahren, weil nichts anderes ist der Vorwurf zu sagen, lieber von außen als von innen, ja, könnt ihr irgendwie eure Kritik besser vermitteln, ist auch irgendwie die bessere Marketingmethode. Ich glaube tatsächlich, dass die Polemik, also ich finde ja, Polemik ist immer eine gute Sache, wenn sie trifft. Ja, dass wir durchaus, dass wir in diesem Fall, ich nenne es mal, die richtige Marketingstrategie haben, eben dorthin zu fahren, weil wir eben vielen Leuten damit auf die Füße getreten sind. Und mit unseren Transparenten gegen Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, wie diesem Aufruf auch in Richtung Palästina-Block, dass wir als Antifaschisten natürlich die hinter Israel stehen, dass wir damit doch tatsächlich, dass wir es damit auch verdient haben, ganz zum Schluss zu laufen, weil wir eben so vielen Leuten auf die Füße getreten sind, dass man uns einfach nicht so ignorieren konnte. Und es gibt halt, du kannst halt nicht eine Bewegung so baukastenmäßig bauen. Und deswegen glaube ich, ist halt die Kritik von außen irgendwann dazu verdammt, halt auch nur noch objektivistisch zu werden. Und zu der Frage, wann reingehen, wann rausgehen, würde ich einfach sagen, beim Libanon-Krieg, da war tatsächlich, würde ich sagen, da war halt einfach nichts mehr zu machen. Aber bei der Globalisierungsbewegung, das ist so ein Brei, das ist so viele Vorstellungen sind da, dass man da tatsächlich auch noch mit Leuten, die für einen selbst noch erreichbar sind, ins Gespräch kommen kann. Ich glaube, bei den Leuten, die da zur Libanon-Demo gegangen sind, das sind tatsächlich Leute, die kann man nicht mehr erreichen. Ganz kurze Nachfrage. Das sind doch die Leichen, wo ihr hinterhergelaufen seid. Ja, also ja, ganz 40 Leute, das muss ich halt auch sagen, mit 3000 Leuten, 40 Leute zusammenklatschen, das ist halt auch irgendwie, das finde ich halt tatsächlich, also sorry, aber ich meine, das ist, also das. Ganz kurz einen Satz. Ja, aber warum, wo wart ihr denn, um die Leute zu klatschen? Ihr wart doch alle zu Hause. Wärt ihr doch hingefahren, hättet eure Schnäppchen gemacht. So, aber nein, man sitzt zu Hause. Und ja, also ich meine, wir waren wenigstens da. Wir haben Israel-Fahnen geduldet, wir haben eine Zone geschafft, in der diese Kritik möglich war. Es gab all das bei uns, es gab ganz klare Ansagen vom Lauti, es gab ganz klare Transpis. Und von daher würde ich sagen, das reicht. Und mit 3000 Leuten hast du diesen Mini-Block da vor uns. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich finde die Position unsäglich, aber ich meine, Leute, also ich meine, wir können nicht. Ich meine, wir hätten auch. Ja, es war eine kurze Überlegung, sollen wir uns nach vorne prügeln, aber ich denke, das wäre es einfach nicht gewesen so. Also das, ich meine, das, sorry, aber... Diskutierst du mit Nazis so? Nein, nicht. Also, ich weiß nicht, aber für mich sind tatsächlich die nicht alle Leute dort Nazis. Ich finde die Kritik dieses Palästina, dieser Block unsäglich, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer zu sagen, ich finde es grundfalsch, grundverkehrt. Wir haben uns ganz klar positioniert zur Israel-Fahne, zur Israel-Frage auch und gegen Antisemitismus und gegen Antiamerikanismus, aber... Ist das der linke Pluralismus? Ja, auf solche Veranstaltungen zu gehen, wo halt Israel-Freunde und Israel-Feinde, also den ganzen Laden genau damit zu legitimieren? Ja, ganz kurz vielleicht direkt dazu... Hier vorne mit den Kopfhörern und dann also Es ist jetzt nicht direkt dazu, ich melde mich jetzt auch schon ein bisschen länger, es ging mir ein bisschen zu bunt, aber ich will zwei Dinge ansprechen. Erstmal an den Tom, ich glaube, so habe ich das richtig verstanden. Ich weiß nicht, wann bei dir dieser Realitätsverlust eingesetzt hat, dass du Islamisten, reaktionäre Kräfte beim G8 nicht irgendwie realisiert hast. Ich möchte dich kurz an einige Sachen erinnern, vielleicht wird das da ein bisschen klarer für dich. Der palästinensische Soli-Block, der durchaus nur aus Antisemiten besteht, der auch nur als das zu kritisieren ist. Es geht hier durchaus eben um das letzte Pack, was dort gelaufen ist, neben dem Rest des linksdeutschen Volksmobs. So, mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn ihr auf einer Demonstration lauft, wo Stalinisten, Ökofaschisten, das wirklich die unterste Stufe von dem, was da gelaufen ist, und das waren ja wirklich sogar noch die Mehrheit, Menschen, die eine Parksäule auseinandergekloppt haben und dann von der Vergesellschaftung des Kapitals gesprochen haben. Und das ist dann auch wahrscheinlich deinem Genossen vom Sammelblock nicht aufgefallen. Natürlich auch Sparkassen geplündert worden. So, das mag vielleicht nicht realisiert haben, ist eben trotzdem der Fall. Wie kann das sein, dass sich das alles nicht interessiert? Du hast scheinbar alles nicht mitbekommen. Dann frage ich mich, was heißt es, ihr geht dahin und tretet denen auf die Füße? Diesen Islamisten, diesen Antisemiten vom Palibok, tritt man nicht auf die Füße, den tritt man ins Gesicht. Ja, also Tom, was war los mit dir? Ich meine, die Frage war ja direkt an dich gestellt, also. Ja, charmante, so markige Gespräche, wirst du das am schönen Abend. Ich weiß nicht, was du wahrgenommen hast, du scheinst ja der Experte für Teilnahme an Großdemonstrationen zu sein und die verschiedenen Spektren da sehr gut analysiert zu haben. Dass da so ein großer deutscher Mob mit, weiß ich nicht, wie viel tausenden Reaktionären und dem Palästina-Soli-Block an der reaktionären Speerspitze der Bewegung sozusagen aufmarschiert sind in Reihe und Glied, habe ich nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, aus welchen realitätsnahen Publikationen du deine Erkenntnisse ziehst. Ich habe mir das Geschehen da vor Ort angeguckt. Ich habe eine Menge linksradikaler, fortschrittlicher Positionen auf dieser Demonstration gesehen. Ich habe den Palästinenser-Block nicht mal wahrgenommen, weil der, glaube ich, ich weiß nicht, der Kollege von Schanze wird es mir bestätigen, so klein war, dass man da das wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen hat. Ihr müsst bedenken, es gab zwei Demonstrationszüge, die beide so 30.000, 40.000 Leute, schätzungsweise, schwer zu schätzen, umfassten. Und meine Aufgabe an dem Tag war es jetzt nicht, die ganze Zeit da hoch und runter zu rennen und zu gucken, wo denn irgendwer eine Palilappen um hat. Was wir gemacht haben, ist ganz klar uns von vornherein versucht haben abzugrenzen. Das war eben die Frage nach, wo ist die Schmerzgrenze und sowas. Klar, es gibt Rechte, es gibt reaktionäre Globalisierungskritik, überhaupt keine Frage, die auch immer wieder inhaltlicher als auch personelle oder strukturelle Anknüpfungspunkte an eine globalisierungskritische Bewegung gesucht hat, gefunden hat teilweise. Wir haben versucht, da von vornherein einen Keil reinzutreiben. Wir haben zum Beispiel recht breit getragenen, recht flapsigen Aufruf gegen Nazis, die da globalisierungskritisch unterwegs waren, in Mecklenburg-Vorpommern verfasst. Der ist von einem großen, großen, überwiegenden Teil des Bündnisses so unterschrieben worden, wie er war. Den kann man ja vielleicht auch mal lesen. Und dann eine Klopperei mit irgend so eine 20 Palli-Hanseln anzufangen. Ich weiß nicht, was du dich umtreibt, was deine Hobbys so sind, aber ich würde doch empfehlen, wenn du sowas vorträgst, dann mach das doch direkt vor Ort einfach klar. Und geh uns damit auf den Nerv. Ja, ist das der Majestätsplural, in dem du mit von dir sprichst? Bitte? Ist das der Majestätsplural? Philipp, wolltest du vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu machen? Ja, natürlich. Gesellschaftliche Verhältnisse sind niemals homogen, die sind immer heterogen, das ist immer ein Kampffeld. Und nur weil diese Leute dort tatsächlich manche Reaktionäre, manche Fortschrittliche auf die Straße gehen, heißt es nicht, wenn ich zu Hause bleibe und zum Bäcker gehe, dass ich die dort nicht treffe. Von daher muss ich sagen, ist halt die Frage, kämpfe ich quasi darum, gesellschaftliche Verhältnisse positiv zu verändern oder nicht. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Ich glaube, man muss sich eingestehen, dass dort viele Reaktionäre waren, es waren aber nicht alle. Und zu dem, was du gemeint hast, also ich habe kein Mitleid mit dieser Parksäule. Und ich meine, ganz ehrlich, dann auf der einen Seite zu sagen, ja, dieser deutsche Volksmob und sich dann auf der anderen Seite wieder über Stalinisten aufzuregen, ja klar, Stalinisten finde ich auch total scheiße, man muss mal akzeptieren, dass letztendlich die Rote Armee Nazi-Deutschland besiegt hat. Ich will keine Lanze für Stalinisten brechen, aber man kann Stalinisten viel vorwerfen, aber Nationalsozialisten sind sie nicht. Ja, bitte, es geht weiter mit dem Publikum. Also nur zum Vorfeld der ganzen G8-Mobilisierung, gerade in Hinsicht auf die F, die in Frankfurt so nette Aktivitäten durchgeführt hat wie gegen den Opernball. Und das bezog sich ja direkt eben auf diese ganze Kampagne. Muss ich mich ein bisschen wundern, dass da gesagt wird, in Rostock waren wir irgendwie die Fortschrittlichen. In Frankfurt wurde mit jedem Antiimperialisten und an jeder Antiimperialistin, die die Stadt wohl kannte, marschiert. Das kann ich aus eigenem erfahren, weil ich selbst da mir das mal angeguckt habe. Also da war das gesamte Spektrum, womit man dann auf dem Gipfel nichts zu tun haben wollte. Nur was dieses kritische Verhalten gegenüber dieser Restlinken oder dieser Antiimperialisten irgendwie bedeutet. Da hat man gesehen, dass euch das eigentlich scheißegal ist. Zum Zweiten, was mir nur berichtet wurde, ich kann es nicht beschwören, dass es so war, mit dem Palästina-Block wurde eben so umgegangen, erst war er direkt vor einem, dann schiebt man den Lauti vor, was man nicht sieht, ist einfach nicht da und das kann man schön ignorieren. Kann sein, dass ich mich da irre, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Zur interventionistischen Linken, zu dem ganzen Konzept, ich meine, du hast es eben, also es ist schon einen Moment lang her, so formuliert, die Angriffe, die dort gefahren wurden von der Polizei, die ganzen Kriminalisierungen etc. pp., dass ihr, also die Leute, die da auf der Straße waren, diese 2000 Militanten, den Rechtsstaat verteidigt hätten, weil sie dort für ihre... Du hast es fast wörtlich formuliert. Bitte? Missverständnis. Ich meine die Tausenden, die Blockaden gemacht haben. Ach so, gut. Aber wenn man... Also für mich klang es so, ich kann es jetzt nur für so interpretieren, dass für dich diese Teilnahme auch was damit zu tun hat, dass du als Linksradikaler, egal welcher Couleur, ist für dich wichtig, also es für dich wichtig ist, auch Rechtsstaat zu verteidigen, weil du warst ja Teil dieser Bewegung. Ist ja nicht nur der Rest gewesen, du warst ja eben auch dabei. Dass das ein ganz etatistisches Denken ist, so jawohl, wir verteidigen den Rechtsstaat. Natürlich, dass irgendwie es besser ist, nicht umgebracht zu werden, keine Frage. Aber sich so offensiv so, jawohl, wir haben da den Rechtsstaat verteidigt gegen die böse Militarisierung der Innenpolitik, was weiß ich, finde ich, ist auch schon, von linksradikaler, gar kommunistischer Kritik relativ weit entfernt. Das von mir. Ja, Tom, du hast die Möglichkeit, darauf zu antworten. Genau, zwei Missverständnisse. Ich habe nicht gesagt, dass die Militanten den Rechtsstaat verteidigt hätten. Das wäre wahrscheinlich schon ein Realitätsverlust. Sondern ich meinte für alle nochmal, die Tausende von Leuten, die da in diese rote Zone eingedrungen sind und blockiert haben, dass die sich ihre bürgerlichen Freiheiten genommen haben, und das Recht auf Demonstration, das Recht auf Kritik sozusagen. Und das gegen so eine reaktionäre innere Sicherheitspolitik faktisch durchgesetzt haben. Dass das quasi, wenn du so willst, natürlich auf dem Spielfeld des Politischen die Verteidigung der bürgerlichen Freiheitsrechte oder sowas faktisch bedeutet hat. Und das ist ein Feld, was schwierig ist, dem was Revolutionäres abzugeben, das ist ja auch schon ein paar Mal gesagt worden, was ich aber durchaus begrüßenswert finde als Linker. Ja, da will der Fragen noch eine Anmerkung zu stellen. Jetzt gar nicht dazu. Ich habe nämlich eine Sache vergessen und die bezog sich eben immer noch auf die F. Weil ihr ja den ganz, es für euch ja ganz wichtig war, da dabei zu sein. Dabei sein ist ja meistens alles. Dass ihr nicht auf den Gedanken gekommen seid, also was dieses Außen, was eben auch formuliert wurde, von außen zu kritisieren. Es gab einen Gegengipfel. Wieso nicht gegen den vorgehen? Wieso nicht? Wieso wurde das nicht mal, das war scheinbar nicht mal ein Gedankenspiel von euch. Und das kam jetzt nicht mal von mir. Das sind Sachen, die ich dann von also leider ist die Gruppe 8. Mai heute nicht hier, die das eben auch mal so noch vor dem Gipfel angeregt hat. Das scheint bei euch nicht mal diskutiert worden zu sein. Da eure Kritik wirklich zu formulieren, nicht bei irgendeinem Gipfel von Charaktermasken, die eben eigentlich nichts zu entscheiden haben. Nämlich genau dort vor Ort bei der Linken eure Kritik loszuwerden. Ja, also zu dem, ich fange mal von hinten an, wenn es okay ist. Da muss ich schon sagen, das stimmt nicht, weil ja, wir F-intern hatten schon überlegt, aus der Lafontaine zu stören, beziehungsweise etc. Das ist leider an technischen Problemen gescheitert, aber als er in Frankfurt war, zum Beispiel auf dem Opernballplatz, nicht zu verwechseln mit der Opernball-Demo, dort waren wir vor Ort, dort haben wir ihn ausgebucht, dort haben wir eine praktische Intervention der Kritik geleistet. Zu dem Opernball, wir haben 10 Forderungspunkte aufgestellt. Wenn du dieses autonome Blättchen Swing lesen würdest, würdest du diese Punkte lesen können. Dort sind sozusagen Minimalstandards, dort steht drin gegen Anti-Amerikanismus, gegen Antisemitismus und viele weitere Punkte, die die Politik der F ausmachen. Wir alle Gruppen, die in diesem Vorbereitungsbündnis waren, haben diese Punkte unterschrieben. Es gab eine Riesendebatte danach, wie arrogant wir gewesen wären, von ihnen sowas zu verlangen etc. und überhaupt. Und manche Leute konnten dann mit dieser Demo auch nicht leben aus diesem Spektrum, was du angesprochen hast. Und die kommen dann auch nicht. Ich habe auch keinen Palästina-Blog auf der Opernball-Demo gesehen. Ja, und zu den Riots, die waren halt tatsächlich in einer Innenstadt in Westdeutschland. Frankfurt ist schon Westdeutschland. Ja, warum nicht? Also ich distanziere mich davon jedenfalls nicht. Und wir haben im Vorhinein klar gemacht, wo wir inhaltlich stehen. Wir haben das allen Bündnispartnern, mit allen Bündnispartnern abgesprochen. Alle haben sich da drunter gesetzt und von daher, und ich möchte auch nochmal betonen, bei dem Opernball, ich meine bei dem G8, dass uns tatsächlich die Vorfeldaktion, auch diese 30. April-Demo in Berlin, wichtiger waren, diese Vorfeldaktion, weniger der Tag selber. Deswegen sind halt viele Sachen leider im Zeitmangel runtergefallen, sowohl Veranstaltungen zu machen auf dem Gegengipfel, hätten wir auch gern gemacht, sowohl manche Veranstaltungen auf dem Gegengipfel zu stören, hätten wir vielleicht auch gern gemacht. Aber ja, leider, wir können nicht alles machen, aber ihr wart halt wieder nicht da. Also ich kann es halt immer nur sagen, es wird immer gezeigt, so aufs Ganze, auf die Elf, macht doch dies, macht doch das, warum seid ihr nicht hier, warum seid ihr nicht dort? Und das ist auch so langweilig, man kann den Ball immer zurückspielen, kann sagen, ja, wart ihr nicht da, wo wart ihr denn? Warte ich schon wieder zu Hause, es ist halt irgendwie so langweilig. Ja, in der Tat. Also Alex hat, glaube ich, auch mittlerweile eine ganze Reihe von Anmerkungen, die er noch loswerden will. Oder auch nur wenige, aber immerhin. Das kann ich relativ schnell zusammenfassen. Ich frage mich ernsthaft, sowohl was Tom als auch was Philipp betrifft, warum tretet ihr nicht bei ATTAC ein? Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Nein, das ist völlig ernst gemeint. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. ATTAC hat einen wunderbaren Arbeitskreis gegen Antisemitismus, der wird ja prima aufgehoben. Irgendwann ist mir vorhin ja jemand mal gesagt, das mit dem Feigenblatt. Genau das ist es. Dass dieser Arbeitskreis Antisemitismus bei ATTAC ist natürlich das Feigenblatt, damit diese Organisation sagen kann, wir haben das doch, ja, man delegiert das natürlich dann dahin. Und warum tretet ihr denn nicht einfach da ein? Ihr seid ja so für linken Pluralismus, wie ich jetzt aus euren Stellungnahmen rausgehört habe. Also ich denke, das wäre der richtige Ort. Ich kann da keine grundsätzlichen Unterschiede feststellen. Wenn man da auch einen Arbeitskreis gründet für die echte Globalisierungskritik oder für die echte Kapitalismuskritik und dann noch den AK-Antisemitismus, der kann auch personelle Verstärkung gebrauchen, da sehe ich keinen grundsätzlichen Widerspruch. Das wird auch prima da aufgehoben und das Problem der Militanz, dass ATTAC nicht so auf Militanz steht, das kann eigentlich keins sein, denn dass da die Kritik praktisch geworden wäre in Rostock-Innenstadt, also ich weiß nicht, du hast es ja, der Kollege mit dem Kopfhörer hier vorne hat es ja so schön gesagt, da wird dann Leuten auf den Fuß getreten und nicht dahin, wo sie es eigentlich verdient hätten. Und da ist ja dann offensichtlich keine Militanz mehr vonnöten gewesen, denn das sind ja Leute, die man offensichtlich, sonst wird man sie ja militant angegriffen, die sind ja offensichtlich noch davon zu überzeugen, die da gewesen sind. Ob das jetzt der Palästina-Block ist, wie groß auch immer gewesen sein mag, oder andere reaktionäre Globalisierungskritiker, die ja ausweislich dessen, was du, Philipp, gesagt hast, da auch vorhanden waren, dann frage ich mich, wo ist da eigentlich die Kritik praktisch geworden an denen und warum ist das, was sich in der Rostocker Innenstadt abgespielt hat, eigentlich sozusagen der Ausdruck praktischer Kritik, aber innerhalb des Ganzen ist die Kritik überhaupt nicht praktisch geworden. Und da das also kein Problem sein kann mit der Militanz, was ja letztlich darum geht, Leute zu überzeugen, kann man doch eigentlich auch genauso gut bei Attac eintreten und da einen Arbeitskreis bilden. Und hat man das Ganze sozusagen so ein bisschen institutionalisiert. Und ich glaube nicht, dass das ein wesentlicher Unterschied zu ums Ganze wäre. Ja, also ums Ganze sieht wahrscheinlich besser aus und hört die bessere Musik. Aber was hat die IL, was Attac nicht hat? Tom. Trotzdem, also ich wollte sagen, natürlich hast du recht gerade mit dem, was du gesagt hast. Aber abseits davon ist es doch, also ich finde, das geht, wir wurden ja auch angesprochen, deswegen möchte ich da auch nochmal antworten. Ich finde, das geht völlig an der Sache vorbei. Du sagst, an einem Punkt sagst du, ja, euer Papier finde ich total gut von uns Ganze, richtige Kritik. Dann sagst du, ja, warum treten wir nicht mit dem Papier bei Attac ein, könnte ich genauso zurückfahren, trete doch du mit deiner Meinung bei Attac ein, so kannst du auch zu Hause bleiben, kannst im Internet im Attac-Forum posten, aber das ist doch totaler, also das ist doch tatsächlich nur noch, also das ist Polemik ohne Hand und Fuß, das finde ich auch tatsächlich, das finde ich tatsächlich schlecht, so uns vorzuwerfen, wir sollten jetzt bei Attac einzuwerfen, weil wir einzutreten, weil wir leisten tatsächlich Kritik, das sieht man in unserem Aufruf, aber wir können, und das ist unser Problem, wir können, es gibt keine Praxis vor der Revolution, wir können diese Kritik einfach nicht so praktisch machen, deshalb sind wir leider im Moment gefangen bei diesen erbärmlichen, symbolischen Aktionen, das ist ein Problem, wir haben es leider noch nicht geschafft zu lösen, so, aber vielleicht schafft man das ja, wenn man zu Hause ist. Entschuldigung, du gehst doch der Frage aus dem Weg. Frag doch, was unterscheidet euer Bekenntnis gegen Antisemitismus? Die Inhalte. Ja, wieso? Also ich weiß nicht, also wie so ein Arbeitskreis gegen Antisemitismus ausschaut bei der Attac. Aber ich nehme an, die werden auch halbwegs zur Kenntnis genommen haben, wie sich die Debatte in den letzten Monaten entwickelt hat. Also, diese Arbeitskreise werden auch in etwa vor Augen haben, wie sich die linke Debatte innerhalb, wie sie sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich inhaltlich so wahnsinnig von dem unterscheidet, was ihr gegen Antisemitismus zu sagen habt oder was ihr vorgebt, dagegen zu sagen zu haben. Ich würde das gerne noch ganz kurz ergänzen, oder auch auf die Frage von Philipp zu antworten, deswegen hole ich mich gerade dazwischen. Du hast ja was falsch verstanden. Ich habe natürlich gesagt, dass ich die Kritik, die ihr da niedergeschrieben habt, nicht grundsätzlich verkehrt finde. Ich habe aber gesagt, ihr nehmt sie zurück, de facto, wenn ihr die New Globals nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung begreift. Und genau deshalb habe ich gefragt, warum tretet ihr denn nicht bei Attac ein? Denn dort kann man sich, diese AK-Antisemitismus macht keine schlechte Arbeit bei Attac. Das kann man nicht sagen. Da wird vieles Vernünftiges vertreten. Und weil ihr das Ganze ja doch offensichtlich von innen heraus reformieren wollt, stellt sich ja die Frage, warum tut ihr es dann nicht bei Attac? Das wäre nur die Konsequenz daraus. Und ich tue es deswegen nicht. Ich trete da deswegen nicht ein, weil ich keine Kritik habe, die ich mit denen irgendwie gemeinsam hätte, sondern glaube das oder denke, das sind Feigenblätter, die da existieren und deswegen das Ganze von außen. Um nochmal auf deinem Rumgereite mit zu Hause bleiben zu antworten, natürlich betreibt man Kritik auch von zu Hause aus, zum Beispiel mit den Möglichkeiten der virtuellen Welt, die man nun mal hat, genau wie er das auch tut. Und ansonsten bleibt mein Vorschlag bestehen. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, das Ganze von außen anzugreifen. Das wäre dann auch von mir aus eine Form von Praxis gewesen oder eine Form von praktischer Kritik gewesen, die ich richtig gefunden hätte. Ja, du hast eben gerade gesagt, ich zitiere dich mal, warum habt ihr nicht gegen die No Globals als Teil des Problems mit ihnen als Teil der Lösung agiert? Ja, also damit könnte ich auch sagen, ja dann, den Kritikpunkt kann ich nun wirklich nicht mehr verstehen. Und zu Attac kann ich sagen, wir werden nicht zu Attac gehen, weil wir sind stehen für eine kommunistische oder wollen eine kommunistische Weltrevolution. Das ist natürlich wirkt in so Zeiten wie heute natürlich ein bisschen naiv, aber umso naiver wäre es ja, sich mit dem schlechten Bestehen zu engagieren. Und das finde ich, das tut Attac und was den Antisemitismuskreis bei Attac angeht, würde ich auch sagen, das ist ein Feigenblatt. Also von daher haben wir auch nichts bei Attac verloren. So, das passt einfach immer nicht. Das passt auch von unserer Einstellung zu Militanz nicht. Das ist einfach das Trend und das sind Welten, die uns trennen, weil Attac ist Politik, wir sind Kritik. Und wie es ja so schön in der Jungle World heißt, die Antifa F macht keine Fehler, sie entscheidet sich im Notfall für Protest und Kritik. Und darum geht's. Also sie ist nicht der Fehler. Okay, Tom. Musst du auch antworten? Auf die Frage? Musst du nicht. Warum man nicht bei Attac mitmacht, ich glaube, das erledigt sich von selbst, weil die Politikberatung im besten Sinne, bürgerlichen Sinne in Anführungszeichen machen, weil das eine verbands- und mitgliederorientierte Organisation ist, die maximal so einen schlechten Keynesianismus nochmal aufleben lassen will. Und denen würden wir da schon eher die Autonomie der Subjekte, der Kämpfe, Selbstorganisierung und in Räten entgegenhalten, dass das eine sinnige Organisierungsform ist für die Zukunft. Und da ein bisschen mehr radikale Kritik nach vorne tragen, als das bei Attac möglich wäre. Ja, wir hatten jetzt noch einige Wortmeldungen, falls er nicht eingeschlafen ist. Ja. Ja, ich muss mal... Sprich bitte ins Mikro, ja? Danke. Ja. Ich hab's vergessen. Also, du kannst es auch gerne weitergeben, also es waren noch eine Reihe anderer Leute da. Ja, okay, dann gebe ich das mal. Zum Beispiel an Fabian da vorne. Hattest du keine mehr? Okay, dann dahin, ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu dir vom Sam. Ich habe trotzdem wieder deinen Namen vergessen, tut mir leid. Zu Tom möchte ich vielleicht nichts mehr sagen, das hat sich, glaube ich, für mich erledigt, das war auch, glaube ich, schon im Voraus klar. Nochmal zu dir vom Summit-Blog. Mir ist davor noch was aufgefallen. Erstmal fand ich dein Endsatz, vielleicht hörst du mir auch bitte zu, wenn ich dich was frage. Okay, ja, ich habe leider Namen vergessen. Ja, habe ich doch. Hallo Philipp, okay, also Philipp. Du hast am Ende gesagt, dass... Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Also die deutschen Stalinisten, die doch so lange, denen der NS so lange scheißegal war, bis die geliebte Sowjetunion irgendwie in Gefahr gerat. Das waren tatsächlich die Gegner und auch im Endeffekt ihre Konsequenz, dass Nazi-Deutschland beendet wurde. Das habe ich. Und das möchte ich noch, also das ist die eine Frage, die ich nicht ganz verstanden habe. Plus dein Kommentar zu den Israel-Fahnen auf dem Summit-Blog. Ich finde es. Ich verstehe das akustisch nicht. Ums ganze Blog. Ich weiß nicht, von welchem Blog du bist. Ja, die ist ums Ganze. Ich weiß nicht. Okay, ums Ganze. Wenn, du kennst dich ja gut aus mit uns. Ja, tut mir leid. Okay, der ums ganze Blog. Also, auf der einen Seite meinst du, ihr habt Israel-Fahren toleriert. Also da muss man ja fast dankbar sein, oder ich weiß nicht, wie du das dann irgendwie gemeint hast. Auf jeden Fall, also ich finde es praktisch total pervers, auf einem Gipfel, wo Fuck Israel-T-Shirts getragen werden und wo du noch irgendwie behauptest, es wären nur 20 Party-Soli-Block gewesen, also entschuldigung bitte, das war doch so viele Gruppen, die da hingefahren sind, die wirklich klar auch schon Positions-Israel getragen haben, sind einfach Antisemiten. Da noch Israel-Fahren zu tragen, so, das ist zum ersten absolut unangebracht, weil es halt, also wenn ihr auf dieser Demo mitgeht, statt gegen diese Demo zu gehen, und dann noch zu sagen, wir haben sie toleriert. Also das hätte ich nochmal gern von dir erklärt, warum du also Israel-Fahnen tolerierst und sie nicht dann trägst und einfach gegen diese Menschen demonstrierst. Also willst du vielleicht ganz kurz darauf antworten noch? Ja, also zu dem Stalinismus möchte ich doch nochmal sagen, also vielleicht hat hier jemand die aktuelle Phase 2 gelesen. Dort gibt es hier ein schönes Interview mit einem, der hoffentlich nicht in Verdacht gerät, nicht antideutsch zu sein, mit dem Chef der Konkret, der Anfang der 90er Jahre als Stalinist beschimpft worden ist, weil er Antideutscher ist, und der gesagt hat, er bezeichnet den Titel, Stalinist genannt zu werden in Deutschland, als Ehrentitel. Das ist eine völlig andere Debatte. Ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, ich habe die Phase 2 da vorne gelesen, lest dir einfach das Interview durch, dann wird das in dem Kontext, denke ich, sehr klar, und dann müssen wir das nicht nochmal hier aufrollen. Aber in dem Kontext wird relativ klar, um was es dort geht, und dass dort in dem Fall gemeint ist, den Stalinismus als Ehrentitel zu begreifen, dass das aus einer antideutschen Debatte rauskommt. Und deswegen würde ich einfach sagen, lese es nochmal nach, dann wird es klar. Und zu Punkt 2, ja, also wir hatten, wie gesagt, wir hatten einen Platz geschaffen, wo sowas okay war. Und das war sicherlich ein Teil, also das wäre wahrscheinlich im Blog vorher und so nicht gegangen. Und was soll ich dazu noch mehr sagen? Also... Ich meine, was willst du denn hören? Also ja, also anhand der mittlerweile recht fortgeschrittenen Zeit und anhand der Tatsache, dass unser Mischpult für eine Disco gebraucht werden soll, müssen wir langsam zum Ende kommen. Also ich will vielleicht an Alex einfach nochmal die Frage stellen, worin denn seine Motivation bestanden hat, sich heute hier überhaupt mit... Vertretern von IL und ums Ganze zusammenzusetzen. Also was bringt dir das? So schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Nein, er hatte vorhin schon auch mit jemand von den Organisationen nochmal gesprochen. Also ich denke so, das ist schon der richtige Rahmen, um das, was die meisten hier wahrscheinlich beschäftigt, nochmal zu besprechen mit jeweils verschiedenen Facetten, ohne jetzt hier im Pluralismus das Wort reden zu wollen, finde ich das schon vollkommen korrekt, diese Positionen hier auf dem Podium nochmal auszutragen, auch mit der Möglichkeit, dass durch den Streit sich hier sozusagen nochmal was entwickelt und nochmal diese Diskussionen auch weitergetragen werden. Sozusagen also Kraft der besseren Argumente, ob ich die nun habe oder nicht, das muss natürlich dann jeder und jede selbst für sich entscheiden, mittels Kraft der besseren Argumente sozusagen zu überzeugen, dass es richtig gewesen wäre oder richtig war, zu Hause zu bleiben und die Konsequenz daraus eben zu sein hat, beim nächsten Mal die Kritik von außen anzubringen und die Vorschläge habe ich auch gemacht, wie das hätte aussehen können und die halte ich auch aufrecht und dass ich eigentlich der Meinung bin, dass diese Beteiligung des ums ganze Bündnisses an diesen Protesten eine Rücknahme der Kritik war, um es nochmal zu sagen, und damit auch ein Rückschritt gewesen ist, denn das nochmal zu wiederholen, das Motto muss heißen, spalten statt versöhnen und zwar mit, also die Spaltung in dieser Bewegung voranzutreiben und nicht irgendwie versuchen, da was zu kitten und die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Das ist da nicht geschehen, nach meinem Eindruck. Da ist auch keine Kritik praktisch geworden, da kann ich nichts von sehen, sondern das ist eine Rücknahme gewesen. Und meine Hoffnung, um dieses alberne Wort dann doch mal zu gebrauchen, ist, dass sich sowas nicht wiederholt. Bin da ehrlich gesagt eher desillusioniert worden, was das betrifft, aber vielleicht hat ja der eine oder die andere das ein bisschen anders gesehen und vielleicht kann man gerade diese Mobilisierung gegen solche Vereinigungen wie irgendwelche No Globals, die gegen G8-Gipfel demonstrieren, vorantreiben und das Ganze eben sozusagen die Kritik von außen bringen. Da muss man noch nicht zu Hause, bleiben, das kann man durchaus auch dann auf der Straße machen. Sie sind Teil des Problems, sind nicht Teil der Lösung und in diesem Sinne hoffe ich, dass sich das Ganze beim nächsten Mal etwas anders darstellen wird. Ja, Tom wird natürlich auch noch was dazu sagen können, warum es beim nächsten Mal, wenn der nächste Gipfel ansteht, wieder heißen wird, den Gipfel stürmen und alles zu verhindern. Ja, was ist also dein Fazit aus Heiligendamm gewesen? Soll es so weitergehen? Wird uns das die befreite Gesellschaft bringen? Ja, unsere These war ja, dass so ein Gipfel in Deutschland nicht mehr stattfindet, wenn ihr das am Anfang meines Statements da euch in Erinnerung ruft. Ich möchte dem auch widersprechen, dass große Teile der Bewegung, die sich in Rostock und in Heiligendamm gezeigt hat, dass die reaktionär wären, dass dort reaktionäre Positionen en vogue wären, dass da so eine antisemitische No-Globals sich artikuliert hätten. Das habe ich nach wie vor nicht wahrgenommen. Ich habe einen Großteil radikal Linke auf der Demo, auf den Protesten während der Aktionstage wahrgenommen, die zum Teil eine dezidiert antikapitalistische Kritik dort vorgetragen haben. Lest euch die Flugblätter durch, falls irgendwer da vor Ort war. Lest euch die Broschüren durch, die da verteilt wurden. Klar waren da auch eine Menge Spinner, in Anführungszeichen. Aber das, was prägend war für die Tage, was sozusagen den Mainstream der Bewegung da vor Ort wiedergegeben hat, das war eine linksradikale Kritik, die sich auch ganz praktisch artikuliert hat, in den Riots auf der Großdemo, als auch auf den Massenblockaden des zivilen Ungehorsams, wo eine Menge Leute mitgenommen wurden, da abgeholt wurden, wo sie standen, nämlich bei der mäßigen Kritik, die sich an oberflächlichen Erscheinungen festmachte und an einem Staatsverständnis, wo hinter, weiß ich nicht, so ein bisschen sehr verkürzt war. Und das ist zum ersten Mal gelungen, so Jugendliche mitzunehmen und zu einem Schritt hin zum Widerstand zu bewegen. Und insofern war das eine Angelegenheit, die wir sehr positiv fanden. Das war eine der besten linken Aktionen der letzten 10, 20 Jahre gewesen. Und da werden wir auf jeden Fall wieder mitmachen. Ja, also der Zusammenhang zwischen Sozialarbeit und sinnloser Gewalt schien ja in Heiligendamm recht eng gewesen zu sein. Und von daher wird jetzt auch nochmal Philipp was dazu sagen können. Ja, also ich würde sagen, eine gemischte Bilanz. Also auf der einen Seite natürlich in dem Wissen, dass es dort, ja, also wir nicht vor, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen, sondern eine materialistische Staatskritik dort anzubieten, ein Angebot zu machen. Es haben auch relativ viele Leute, glaube ich, kann man daran sehen, dass wir ganz hinten gelaufen sind, sich bewusst entschieden, da hinten zu laufen, die keinen Bock hatten auf teilweise krude Positionen und die auch sich positionieren wollten gegen diese Positionen in der Bewegung, da ist es gelungen, diesen Leuten einen Rahmen zu geben, der nicht sich einlässt auf das Bestehende, sondern der das Fundamental kritisiert, der die Negation der bestehenden Verhältnisse möchte, ohne Wenn und Aber und ohne zu sagen, dass diese Globalisierungsbewegung per se fortschrittlich ist, sowohl reaktionär, es gibt dort beides. Die einen muss man tatsächlich bekämpfen, mit den anderen kann man diskutieren, man kann immer mit Leuten, die nicht reaktionär sind, sich hinsetzen und diskutieren. Ich denke, das wäre auch im Sinne der kritischen Theorie. Und von daher glaube ich, was uns gelungen ist als das Ganze, ist es eine quasi wertkritische Position zu organisieren in der radikalen Linken, die aus diesen Debatten zwischen antiimperialistisch und antideutsch was mitgenommen hat, die aus vielen dieser Debatten gelernt hat, die das als konstruktive Anregung aufgenommen hat und die, ja, diese Organisierung, von der wird man sicherlich in Zukunft noch was hören. Wir haben viele Aktionen geplant und mal gucken, wie es weitergeht. Und wir sind natürlich offen für den kritischen Dialog und der kann auch polemisch geführt werden, weil dafür stehen wir auf jeden Fall. Argumente müssen ausgehalten werden, egal wie hart sie vorgetragen werden. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer und an euch für eure Ausdauer. Ihr dürft das Mischpult jetzt in die Diskothek begleiten und vorher noch am Abschlussplenum teilnehmen, falls ihr das wollt. Und ansonsten entlasse ich euch jetzt in eine angenehme und lange Nacht. Vielen Dank.